dies Blökenberge Tümme unter aufgeklärtem Himmel im betrauten Grase wühlt, da sich aus belaubten Büschen der vergnügten Vögelschall und ein sanfter Widerhall in der stillen Luft vermischen. Da sich aus belaubten Büschen der vergnügten Vögelschall und ein sanfter Widerhall in der stillen Luft vermischen. Schallet sanftes Rohr und sage, Phyllis gönnt an diesem Tage auf des Hirsis Weide hin. Phyllis, die mein Herz liebet, Phyllis, die sich mir ergibet, Phyllis, meine Schäferin. Suche Phyllis zu gefallen, meiner Flöten lauter Ton, Wald und Hügel lernet schon, selbst von meiner Phyllis lallen. Suche Phyllis zu gefallen, meiner Flöten lauter Ton, Wald und Hügel lernet schon, selbst von meiner Phyllis lallen.